Die Schriftsteller des Zentralvorstandes des Verbandes der Schriftsteller Koreas und außerhalb Landesteilen wie Bezirk Südhamgyong, Nordhamgyong und Nordpyongan sind seit Beginn des neuen Jahres in der Realität des großen Aufschwungs tätig. In verschiedenen Bereichen der Volkswirtschaft, wie dem Vereinigten Wärmekraftwerk Pyongyang, dem Vereinigten Eisenhüttenwerk Kimtsek, dem Vereinigten Düngemittelwerk Hungnam und der Textilfabrik Sinizu, wo die Anstrengungen für die Ausführung der Fünfjahresstrategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung unternommen werden, haben sie über 100 dichterische Werke geschaffen, die alle Armeeangehörigen und Bürger ermutigen.